Kinder. Wir tragen mit Stolz unsere blaue Glocke, wir sind eine fröhliche Bande. Wir himmelblauen Ballonieren, wir himmelblauen Ballonieren. In schmutzige Säcke zu laden. Das Feinde mit Kuh ist uns unbekannt. Wir sind eine Schar Kameraden. Wir himmelblauen Ballonieren. Wir himmelblauen Ballonieren. So frei wie die Stürme und Sterne sind, so sind alle, die mit uns gingen. Als himmelblaue Ballonieren, als himmelblaue Ballonieren. Wir kennen die Kleinheit des Alters nicht, des Aureolen. In 3000 Meter stand besseres Licht als zwischen den irdischen Polen. Frag himmelblaue Ballonieren, frag himmelblaue Ballonieren. Der Heimat zu, wenn auch fern wir am Himmel schweben. Wir stehen mit dir und den Wolken verloren und möchten